Ja, die japanische Polizei ist einfach strunzdoof, ne? Aber wir sind ja auch selber nicht besser, oder? Mal zugegeben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hallo und herzlich willkommen zum 71. ConnenCast. Heute wieder ein Themenpodcast und zwar geht es um den Band 79, der erst vor kurzem und zwar am letzten Donnerstag hier in Deutschland erschien. Wir besprechen heute einmal zu dritt, worum es in diesem Band geht, wie die deutsche Aufmachung ist, was für Fehler enthalten sind und alles drumherum. Ihr kennt das Ganze ja schon. Und wie gesagt, ich bin nicht alleine hier, denn wir sind zu dritt. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Und wie gewohnt, unser Stargast, das ist Kevin. Hallo Kevin. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Philipp, hallo Olli. Gut, dann sind wir schon vollzählig und können dann mit der äußeren Aufmachung des Manga-Bandes beginnen. Jetzt mach mal langsam hier, ne? Also wie gewohnt, ja. Vorne drauf sehen wir natürlich Conan mit gefalteten Händen in einem sehr interessanten Kostüm vor einem noch interessanteren Hintergrund. Oho. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Oh Mann. Ja, das möchte ich gerne erläutern. Also Conan ist in einem, ja, in einem luftigen Vampir-Outfit gezeichnet worden. Im Hintergrund findet man eine Vampir-Villa. Im japanischen Original mit zwei Türmlein an der Wand. Im Deutschen sieht man diese nicht. Aber dafür sind auch dort Lichter an. Und es scheint ein wenig gruselig einherzugehen in dem neuen Conan. Also nicht wahr, Philipp? Es scheint nicht die gleiche Villa zu sein, so viel mal vorweg. Es kann natürlich sein, dass die japanische Villa auf der Rückseite genauso aussieht wie die deutsche auf der Vorderseite. Genau. Das heißt, die Villa wird von zwei verschiedenen Seiten fotografiert, einmal vom japanischen Shogakukan und einmal vom Egmont Manga Team. Davon gehe ich aber mal nicht aus. Ja, der Fotograf, der dann immer nach Japan reist, sein Foto zu machen von Conan. In Deutschland gibt es ja keine Villen, deswegen musste man nach Japan reisen. Nee, also im Japanischen sieht man eine ganze Villa in der Abenddämmerung. Ach, das ist eine interessante Anlehnung. Ja, stimmt. Und auf dem deutschen Cover sieht man nur die Vorderseite, beziehungsweise ein paar Fenster, mehr nicht. Ja, eine Laterne. Interessante Unterschiede. Naja, stimmt, eine kleine Laterne, ja. Ich fiel mir noch gar nicht auf. Und eine Treppe. Man kann sich jetzt darüber streiten, welche Version besser ist. Ich muss sagen, die japanische Version sagt man dann doch einen Tick mehr zu, aber nur wirklich ein ganz klein bisschen. Die deutsche Version ist auch gut gemacht, auf jeden Fall. Und besser als bei anderen Bänden, wo es ja schon andere Cover gab. Ich erinnere mich an Band 16, wo sie schon irgendwelche Spielzeugautos vorne draufgepackt haben. Also in letzter Zeit sind die Cover ja deutlich besser. Band 78 war ja auch gut mit dem Zug vorne drauf. Sehr gut, hier auch eine entsprechend gute Version gewählt. Gefällt mir recht gut. Mir sogar besser als das japanische Original, weil das deutsche Cover ist ein wenig dunkler gehalten, ein wenig geheimnisvoller gehalten und ja, das sagt einfach schon mal viel über den großen Fall aus, der hier auch sehr prominent und dominant in Szene gestellt wird. Dazu aber nachher mehr. Genau, ja. Man sieht es ja auch schon anhand des Outfits von Conan und anhand des Zahns, den Conan da so in seinem Mund trägt. Scheint da wahrscheinlich halt echt der Zahn zu sein. Ja, der ist von Cera, hat er sich ausgeborgt. Oder von der Person, die da hinten ist. Wer ist denn da hinten auf dem im Schlüssel? Genau, ja, dann blättern wir, drehen den Band mal um. Da sehen wir Hikaru Hinohara, das Hausmädchen. Gut gelesen. Und eine interessante Aufmachung, wie immer. Diesmal aber ein bisschen zu stark für meinen Geschmack auf den Kaito Kid-Fall zentriert. Der nimmt ja etwa die Hälfte Inhaltsangabe dort hinten ein. Ja. Finde ich ein bisschen schade, da vor allem der letzte Fall in diesem Band, auch anhand der Länge und anhand des Spannungsgrads, der beste ist, meiner Meinung nach. Kann man sich natürlich auch wieder drüber streiten, da kommen wir auch später noch zu. Aber ich finde hier die Inhaltsangabe unverhältnismäßig zum Inhalt. Hätte man anders machen können. Ja. Tatsächlich, über die Hälfte widmen sich Kaito Kid. Also in dem Fall, der eigentlich nur noch zwei Kapitel hat. Ansonsten aber schön gemacht, ja. Und auch wie gewohnt 6,50 kostet der Band, 6,70 in unserem Nachbarland. Dann der Verweis auf Egmont Manga, wieder das schwarze Logo. In welchem Nachbarland? In Dänemark? In Polen? Ich weiß nicht, ob es in Polen den Detective Conan gibt, wahrscheinlich auch. In Österreich natürlich. Ach so, ah. In der Schweiz gibt es den Band natürlich auch auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, warum das hinten nicht mehr draufsteht. Ja, aber ich kann die sagen. Die Schweiz ist neutral, die will nirgendwo draufstehen. Genau, ja, das wird sein. Nun ja, oben dann der Verweis auf Mystery. Genau. Kennen wir natürlich alle. Ist natürlich auch ein bisschen Comedy und Love Story mit dabei. Ja, in diesem Fall Mystery überwiegt natürlich zum größten Teil. Ja, was bleibt uns denn zu der Farbe des Bandes zu sagen, Kevin, mit dem Rot? Ja. Das ist ja ein wenig anders als bei vorigen Versionen, aber doch nicht so ganz anders, oder? Ja, das stimmt allerdings. Zum einen möchte ich aber erstmal nochmal sagen, ich muss EMA loben dafür, dass sie sich diesmal endlich wieder am japanischen Original gehalten haben. In Japan hat dieser Band auch einen roten Conan-Schriftzug. 78 hatte in Japan blau, in Deutschland grün. Zum Rot kann ich noch sagen, meines Erachtens ist dieses Rot das Rot von Band 68, nicht das starke Rot von 70 und nicht das Orange-Rot, nicht das Orange-Rot von 70 und nicht das kräftige Rot von 75. Wir haben Probleme. So, cool. Ja, also ich habe mal in meiner Manga-Sammlung gekramt, da gibt's ja schon diverse Bände mit einem roten oder rot-ähnlichen Schriftzug. Zum Beispiel Band 44 hatte ja das richtige, also richtig knall tiefrot, genauso wie 75, die 75, also 44 und 75. Wir hatten ja zuletzt Band 70 auch noch, das war eher in Richtung Orange. Das war auch rot, ja, aber orange. Und ja, Band 68 hat auch einen Rotton, der bei mir für meinen Geschmack allerdings noch anders ist als der von 79. Also für meinen Geschmack gab es jetzt den Rotton von Band 79 noch kein einziges Mal, er ähnelt aber sehr stark dem von 68, muss man in der Tat sagen. Sehr stark. Wahrscheinlich sollte also es der sein und vielleicht ist mein 68er Band schon ein bisschen vergilbt oder verrotet. Nein, verrottet. Der Schein könnte nämlich täuschen, wenn ihr gerade eure Bände aneinander haltet. Philipp, was haben wir denn beobachtet? Ja, genau, die Farbe des Bandes ist diesmal ein wenig anders, also nicht nur vom Rotton, sondern auch von der Mauer komplett. Also die sieht diesmal ein wenig anders aus und... Ja, seit 77 ist eine Veränderung auszumachen. Bis dahin war immer die gewöhnliche Mauerfarbe, sag ich mal. 77 war die Mauer ein wenig verblasst und ab 78 ist sie jetzt ein wenig kräftiger geworden und 79 hat sie auch entkräftigt. Das heißt, wir haben jetzt drei Mauern. Es scheint aber noch dieselbe Mauer zu sein, also vom Mauer-Layout, wie man nimmt. Vom Layout dieselbe, nur von der Farbgebung, vom Farbton hat sich was verändert. Ja, man weiß nicht warum, aber es ist so. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob man das im Regal dann auch wirklich so sieht. Ich glaube, der Unterschied fällt nicht so. Also von weitem nicht, aber wenn man gut drauf guckt wahrscheinlich. Wenn man hinschaut, wenn man wirklich das sehen will, dann sieht man es immer. Aber so, wenn man einfach mal ins Regal schaut, fällt es wahrscheinlich nicht so stark auf wie das Egmont-Manga-Logo beim vierten Kaito-Kid-Band wahrscheinlich, Mann. Ne? Ja, das ist ein anderes Thema. Da hatten wir auch einen eigenen Conan-Cast schon zu veröffentlicht, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch die... Zum Egmont-Logo? Nee, zum Kaito-Kid-Manga, also die ersten vier Bände. Da hatten wir, also in der Treasured Edition, da hatten wir schon was zu aufgenommen. Ja. Ich glaube, den Original-Kaito-Kid-Manga hatten wir auch mal besprochen, das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen her. Das müsste am Anfang unserer Conan-Cast-Zeit gewesen sein. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht. Nee, ich hab ja alle mal gehört und da war zu Kaito Kid. Aber wir haben schon zahlreiche Podcasts zu Kaito Kid. Nun gut. Ich möchte kurz sagen, von 40 Zentimeter Abstand sehe ich es. Aber vielleicht will ich es wirklich nur sehen. Ja, hol den am besten mal wieder schnell her, denn wir müssen ihn jetzt gleich besprechen. Oh, okay. Wir müssen noch den Conan ansprechen. Der da drauf ist. Genau, ja, an der Seite, stimmt. Muss ich mal kurz schauen, wie die Story denn weitergeht. Das habe ich noch gar nicht verfolgt. Ist doch ja dabei. Ja, die Falltür verschwindet. Story, die längst langatmigste Story überhaupt, noch länger als der Inhalt der Bände. Ja, er sitzt jetzt unten und eine sitzt Brille da unten auf. Rum. Die Falltür ist wieder zugeklappt, ne? Er hat jetzt aber eine grüne Fliege, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, so ist nicht so. Und auch sein, wie nennt man das, sein Anzug ist jetzt ein wenig heller. Ja. Heller, ja. Vorher bei Band 78, den ich hier gerade daneben stehen habe, war die Fliege ja noch lila-blau, nicht wahr? Oder? So ist es, jetzt ja. Jetzt ist sie grün? Das macht er ja ständig. Ach so? Ah ja, noch nicht aufgefallen. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen, nee. Nee, also auch in allen Fänden, also auch in den allerersten, von 1 bis 10, er verändert fast immer die Fliegenfarbe. Jetzt bin ich aber überrascht, jetzt, wo du sagst, dass ja. Philipp das nicht weiß. Muss es auch mal geben, ja. Ja, nach 78 Fänden, 79 ist auch das dein. Also beim 80. wäre es mir aufgefallen. Ah ja, klar. Spätestens interessanter dann, ja. Als die Fliegenfarbe finde ich ja die Tatsache, dass Conan eine Brille aufhebt und er selbst seine Brille aufhat. Die Brille ist doch eigentlich in den davorigen Fällen runtergefallen. Tatsächlich? Oh Gott, das ist ein Fehler. Nein, das wundert mich jetzt auch gerade. Er hat aber ein Band... Nee, Moment. Als er bei 78 runterfällt, liegt die Brille neben ihm. Und er hat keine auf. Bei 77 sieht man, wie die Brille runterfällt von seinem Kopf. Bei 78 liegt sie auf dem Da Boden. Müssen wir mal gucken, was in Band 80 denn geschehen wird. Ja, auch wenn zwei Brillen dann hat. Ja, also dazu möchte ich noch nicht genau sagen. Das ist ja Spoiler. Das werden wir dann im Juli besprechen, wenn der Band dann rauskommt. 3. Juli 2014, offizieller Release von Band 80 in Deutschland. Schon mal vormerken. Release? Ja. Ja, ich denke, wir können langsam ja, den Band aufschlagen. Ja, ich denke, wir haben genug Vorwort hier verloren. Ja. Jetzt schlagen wir mal auf. Gewonnen, nicht verloren. Und was springt uns gleich entgegen? Nichts. Ich denke, wir drehen den... Nichts. Nichts. Kann nichts entgegenspringen, weil es gefesselt ist. Ja, wir sehen Gosho Aoyama. Ja, Gosho Aoyama natürlich, ne? Also für alle, die sich jetzt wundern. Und es ist kein Druckfehler, dass er falsch herum ist. Das gehört tatsächlich so. Das werdet ihr verstehen, wenn ihr den Band komplett durchgelesen habt. Und dann wie gewohnt das Vorwort. Ein sehr interessantes Vorwort übrigens. Ich freue mich immer, das zu lesen. Hatte ich, glaube ich, schon häufig erwähnt. Ja. War mir gar nicht bewusst, dass er jetzt zu viel wiegt. Ich habe ja nur das Referenz... Aber dieses Mal fand ich es etwas skurril. Ja. Mein Referenzfoto ist ja von 2006, von der Comic, vom Comic-Salon in Erlangen. Von daher weiß ich nicht, wie er mittlerweile aussieht. Also ich weiß noch, in irgendeinem Kaito-Kid-Band verrät er ja, wie groß er ist und wie viel er wiegt. Nun gut, ich würde sagen, wir blättern einmal weiter, um auch rasch zum Inhalt voranzustoßen. Oh, und was kommt da? Oh! Ja, wir sehen... Das alternative Cover. Genau, das alternative Cover mit Conan und Shinichi und dem Club-Handy, wie gewohnt. das ist ja im japanischen Version nicht der Fall gewesen. Dort gab es... Was gab's da, Kevin? Ich hab mein Band verloren. Okay. Ah, halt hier. Dann in Japan gab es... Conan und Shinichi, wie Shinichi, genau, Conan eine... Also, ich will sagen. Ich will. Also Shinichi und Conan haben Vampirzähne aufgesetzt und Shinichi kneift Conan an der Wange und ja. So eine Mischung aus allen Fällen. Es sieht vampirisch gut aus, ja. Die haben beide Hunger, das sehe ich denen an. Oder Durst, je nachdem. Ja, also bei Egmont Manga ist es ja immer so, dass sie in der Regel, es gab glaube ich eine Ausnahme, ein Motiv, also das alternative Cover für jeweils 5 Bände verwenden. Danach gibt es dann immer ein neues. Jetzt hatten wir es ja gerade bei Bahn 76 eingeführt bekommen, das mit den Club-Handys. Das kommt dann noch bis... Das haben wir schon seit 66 mit den Club-Handys. Nee, das haben wir nicht seit 66. Seit 76. So das waren die Pappbecher. Die Pappbecher waren dann eine Ewigkeit da. Müssen wir vielleicht mal in Erfahrung bringen, warum dann das so ist. Und ab 81 müsste es dann wieder ein anderes alternatives Cover geben. Das ist, glaube ich... Spoiler. Ich glaube nicht. Das weiß ich ja selber noch gar nicht, weil sich Egmont Manga das ja immer selber aussucht. Es wird bestimmt was Altes sein. Aus Band 1, ne? Also die verantwortlichen Redakteure hier, Steffen Hautog, Claudia V. Willhauer, Theresa Lindenstrud. Warum sagst du eigentlich Willhauer? Das interessiert mich mal. Hast du schon öfters... Ja, Philhauer, ne? Philhauer. Weil wegen auch das, ja. Das hast du schon öfter gesagt und jedes Mal... Überlege ich mir, ob ich das fragen soll, aber heute muss ich... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Wieder. Sie hat mir es nicht gesagt. Ja, ich auch nicht. Aber Willhauer. Wir können hier mal streiten. Wir machen eine Umfrage bei uns im Newsblog, wie sie eigentlich ausgesprochen wird. Lindenstrud, ja. Lindenstrud? Na ja, Schwäbisch, ja. Ja. Also Nadine Steinkreise ist nicht mehr mit dabei, aber ich kann den Namen nicht hören. Josef Scharnel, Matthias Wissnet, wie gewohnt mit dabei. Und das bis, dann blättern wir noch einmal weiter. Einmal müssen wir noch umblättern, bis zum Inhalt zu kommen. Was bisher geschah, kennen wir auch aus dem letzten Band und glaube ich auch aus den Bänden davor noch. Hier keine Änderung. Aber bei den Inhaltsangaben dort, bei den 11 Fällen, da liegen diesmal seit einer Ewigkeit erstmals wieder ein paar Fehler vor. Nicht wahr? Ja, genau so ist es. Und die Fehler habe ich leider auch noch bemerkt. Nämlich Kapitel 8 und Kapitel 9 stehen hier als das westliche Zimmer und der verschwundene Schlüssel. So, der Fehler ist, Kapitel 8 heißt eigentlich gar nicht das westliche Zimmer, sondern Foto mit Geistererscheinung. Foto mit Geistererscheinung. Genau. Und der verschwundene Schlüssel, Kapitel 9, war tatsächlich mal Kapitel 9, aber in Band 78. Und deshalb ist Kapitel 9 hier das westliche Zimmer. Ja, was bei Fall 8 drin steht. Also, um es kurz zu machen, Fall 8 müsste eigentlich Fall 9 sein von in der Inhaltsangabe und bei Fall 8 dürft ihr dann sozusagen Foto mit Geistererscheinung ergänzen. Ja. Gut. Könnt ihr alle mit einem schwarzen Stift hinschreiben. Jetzt habe ich so aufgeregt, wie ich war, gar nicht überprüft, ob die Seitenzahlen stimmen. Das müsste aber soweit alles in Ordnung sein, schätze ich mal. Ja. ja, und dann beginnen wir auch direkt mit dem Inhalt des Bandes. Und da wird uns Kevin zunächst erklären, worum es denn in dem ersten Kaito-Kid-Fall geht, der ja bekanntlich schon in Band 78 begann. Genau, ich fahre nochmal zurück auf Band 78. Der Mystery Train stand an und nachdem wollte Jirokichi Suzuki, Jirokichi, glaube ich, sagt man ihn, einen Edelstein ausstellen, eine sogenannte Blush Mermaid, also errötete Meerjungfrau, und Kommissar Nakamura wollte ihm erstmal davon abraten, sodass es erstmal auf der Kippe stand, aber Kaito Kid hat schon eine Ankündigung geschrieben, und so hat man den Stein, der eigentlich im Mystery Train ausgestellt werden sollte, dann eben in seinem Museum ausgestellt. Wenn ich mich recht erinnere, gehört es ihm. Ja, glaube ich, war so. Ja, ne? Gehört ihm, ja. Und ja, ab hier beginnt dann schon die Handlung in Fall in Band 79. So geht es dann weiter, dass nach der Ankündigung Kaito Kid erschienen ist. Er hat auch schon den Edelstein gestohlen. Alle stehen ratlos vor dem Aquarium und fragen sich, wie konnte Kaito Kid die Schildkröte mit dem Edelstein, mit samt des Edelsteines stehlen. Ja, die Fallauflösung werde ich natürlich nicht verraten. Allerdings hat sich hier Kaito Kid wieder ein paar Kniffe ausgedacht. Allerdings muss ich sagen, dass diese Kniffe wenig mit Magie zu tun haben, sondern mehr mit räuberische Erpressung, sagen wir mal so. Also, das könnte ich auch, ja. Also, da bräuchte ich auch keinen zweiten Helfer. Ja, ich sag's mal so. Dennoch, ein interessanter Fall, ein amüsanter Fall, der auch mal wieder auf Kosho Aoyamas Lieblingsthema anspielt, auf die Oma-Weite von Masumi. Und ich denke, ja, schmunzeln kann man bei dem Fall. Man kann aber auch ihn vergnügt lesen, also, ja, es wäre schon, nee, das wäre schon zu viel verraten. Und deine Bewertung? Meine Bewertung sage ich gerne 3,5 von 5 Schildkröten. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich den Fall gar nicht mehr so gut in Erinnerung hatte aus der japanischen Version, habe ihn jetzt genüsslich genossen. Wenn man das so sagen kann. Vor allem das Ende war sehr amüsant und toll und klasse. Also da ein großes Plus für Aoyama. Ansonsten muss ich zu Kaito Kid-Fällen generell nochmal sagen, also früher. Ich würde sagen, ihr sagt jetzt alle, früher war alles besser. Bei Kaito Kid war es so, es gab immer Fälle mit 6 Kapiteln, 5 Kapiteln, mit richtiger Magie, wo er sich teleportiert hat, wo er in der Luft gelaufen ist. Genau. Hier klaut er eine Schildkröte aus einem Aquarium. Aber er, er wendet keine Magie an, wo man denkt, boah, sondern, Ja, wie gesagt, es grenzt eher an räuberische Erpressung, meiner Meinung nach. Und das ist nicht das Ziel von Kaito Kid. Auch wenn das Ende wirklich phänomenal war. Ich habe wirklich gelacht. Aber, Ich fand es bei Kaito Kid immer so toll, dass er aufgetaucht ist als Kaito Kid. Und dann alle versucht haben, ihn zu fassen. Aber er hatte irgendeine Idee. Noch bevor er, und weg war er. Hier ist es so, er taucht gar nicht erst auf, sondern erst immer am Ende. Und, also bei einigen Kaito-Kid-Fällen ist mir das schon aufgefallen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, die alle drei Kapitel nur haben, keine fünf oder sechs, sondern nur drei Kapitel und die wirklich mittlerweile langweilig geworden sind, auch wenn Kaito-Kid jetzt eine Ewigkeit, glaube ich, nicht dabei war. Er war gut der Fall, muss ich ehrlich zugeben. Also, aber mehr vom Witz her und nicht vom Trick her. Von daher tendiere ich auch zwischen drei und vier Kaito-Kid-Zylindern. Muss allerdings sagen, dass ich ungerne halbe Zylinder vergebe, da Kaito Kid nur ganze trägt. Und bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich lasse Olli erstmal den Vortritt. Dann wäre es eher eine 3, meiner Meinung nach. Also wenn ich keine 5er nehmen dürfte, zahlen wäre es mir eine 3. Ich glaube auch bei 3, ja. Entschuldigung, Olli. Ja, ich bleib bei 3. Hast du ja. Jetzt kannst du, Olli. Nee, also es ist wirklich ein guter Fall. Also ich habe ihn auch sehr genossen. Nur hatte ich ein bisschen mehr erwartet, weil ja Kaito Kid und Sera aufeinandertreffen. Da habe ich natürlich ein bisschen mehr erwartet, aber dass sich das Ganze so entwickelt, konnte man ja nicht ahnen. Ansonsten der Punkt, den du schon angesprochen hattest mit der fehlenden Magie von Kaito Kid, das stimmt, das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das mit dem Magie und dem Trick auflösen eigentlich immer mehr so beiläufig mit der Cola-Dose und der Münze im Glas. Also so normale Zaubertricks. Ja, genau. Ja, und er taucht einfach so auf, als wäre es das Normalste der Welt und verschwindet dann wieder, als wäre es das Normalste der Welt und als wäre... Ja, ohne wirklich aufzutauchen. Ja, und dann, also, danach geht es weiter, als wäre nichts passiert und auf einmal, also... Ja, ja, und deswegen Kaito Kid tritt auch nicht selber in Erscheinung. Nein, nichtsdestotrotz, es war ein interessanter Fall mit ein paar lustigen Stellen, aber ich bleibe da oder ich schließe mich euch dann in der Bewertung an und vergebe 3 von 5 Magneten. Oh, Magnete ist auch sehr schön. Ja. Auch schon ein bisschen zu viel. Nur gut. Ja, aber ja. Das wäre der Next Collins Hint bei der Anime-Episode gewesen. Next Collins Hint. Was ich aber noch sagen möchte, was mir gefallen hat, war eben dieser Comedy-Faktor. Ja. Der hat mir nochmal in Erinnerung gerufen, diese echten Kaito-Kid-Fälle vom Kaito-Kid-Manga, also Mädchen Kaito. Da war auch, da wird sehr stark auf Comedy gelegt. Wenn Kaito-Kid vor Fischen flieht, wenn er auf dem Eis stolpert, als er fliehen möchte, das ist wirklich toll. Und das hat hier Anwendung. Das ist klasse, aber ja. Ja, also zwei Kapitel räumerische Erpressung, ne? Zwei Kapitel hätten es doch mehr sein können oder meinetwegen auch nur eins, das wäre ein Anfang gewesen. Ich denke, da wäre auch in diesem Band auf jeden Fall Platz gewesen. Also maximal ausreichend, ja, aus meiner Seite. Ausreichend, aber gut gewollt. Ja, an einigen Stellen finde ich es manchmal ein bisschen gequetscht, auch bei den nächsten beiden Fällen. Da kommt mir so vor, als will er gezwungenermaßen hat sich vorher ein Ziel gesetzt, so viele Kapitel will ich mit diesem Fall verbrauchen, sozusagen von seinem Kontingent in dem Band. Auch, und so, das will er nicht überschreiten und dann muss er sich dran halten und es wirkt manchmal... Aber wie man am Ende merkt, auch nicht unterschreiten, ne? Ja. Also entweder er quetscht oder er dröselt eben auf, manchmal. Manchmal merkt man sowas auch wirklich, ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Fall. Wieder ein 3-Kapitel-Fall, in dem es um einen Mord in einem quasi, oder zwei Morde in zwei quasi abgeriegelten Räumen geht. Und dazu wird uns jetzt Olli ein wenig was erzählen. Ja, du hast das ja schon schön beschrieben. Also es geht im Prinzip damit los, dass Heiji, Kazuha und Otaki in der Detektei Mori auftauchen und ja, Heiji lädt sie dazu ein, sich einen Mord in einem abgeriegelten Raum anzusehen und lässt aber dabei eine Bemerkung fallen, Lügen haben kurze Beine, also kann man schon daraus schließen, er glaubt nicht wirklich, dass es ein Mordfall ist und Otaki klärt das Ganze dann eben auch auf, dass der Mann sich halt selbst ermordet haben soll. Man hat ihn erhängt aufgefunden, den Mann, und es kommt aber dann eben, die Umstände sind so, dass der Mann auf einem Stuhl stand, aber da kann er nicht drauf gestanden haben, weil nämlich der Stuhl, wenn er steht, 10 cm zu niedrig ist. Also er kann eigentlich nicht auf diesem Stuhl gestanden haben, und das wollen sie jetzt halt nochmal untersuchen. Deswegen nehmen sie ran Conan und Kogoron mit, weil Conan da nämlich unbedingt mit hin möchte zu dem Fall, was ich sehr schön, das war eine sehr schöne Stelle in diesem Kapitel, wo Heiji dann sagt, ich nehme an, alle Anwesenden hier wollen mitkommen, und Conan macht nur so eine Bewegung mit ihm. Ja. Das war sehr schön. Ja, dann fahren sie halt eben dahin und ermitteln in diesem Mord oder eher Selbstmordfall, und Heiji kommt dann nach einem kurzen Erkennen des Tatortes halt auch darauf, um was für eine Art Fall es sich handelt, und klärt das Ganze dann auch auf. Und auf dem Heimweg wollen sie dann, also die sind in so einem Hochhaus, und dann wollen sie halt wieder zurück und treffen auf dem Heimweg halt auf eine Mieterin, die von einem anderen Mieter erzählt, der den anderen immer Aktien verkauft und deswegen nicht besonders beliebt ist. Und dann fährt dieser halt in einem Fahrstuhl vorbei, und der Fahrstuhl hat Fenster, man kann da also reinsehen. Und der Mann fährt an denen vorbei und erschießt sich. Und dann denken natürlich alle, oh mein Gott, er hat sich umgebracht, und wollen dann natürlich in dem Fall ermitteln. Aber die anderen kommen dann natürlich wieder auf die Idee, dass es sich hierbei nicht um einen Selbstmord, sondern um einen Mord handeln könnte, weil nämlich die Überwachungskamera in dem Fahrstuhl übersprüht wurde. Und das würde natürlich bei einem Selbstmord keinen Sinn ergeben. Und deswegen werden die Ermittlungen halt hier auch mehr in Richtung Mordfall gehen, und dann werden halt Verdächtige ausgemacht, und die werden dann anschließend befragt, und so beginnt dann, wie immer, Fall, der ewige Kreis von Detektiv Conan, ne? So beginnt dann der Fall in dem Selbstmord in einem quasi abgeregelten Raum. Ja, also mir hat der Fall recht gut gefallen. Also gerade auch, weil es ja eigentlich schon zwei Fälle in einem sind. Also sowohl der erste als auch der zweite fand ich sehr gut. So die Ermittlungen an sich. Auch wenn der zweite Fall halt so in den klassischen Bereich gehört mit drei Tatverdächtigen und so. Aber dann eben auch die Verbindung, die zwischen den beiden Fällen dann am Ende ans Licht kommt, und wie gesagt, die lustigen Szenen, die hier auch in diesem Kapitel halt nicht fehlen dürfen. Und ich habe mich für eine Bewertung von 4 von 5 Stühlen entschieden. Ja, ich fand den Fall auch sehr gut. Ich hatte den damals auch wieder gar nicht so in Erinnerung, wie eigentlich den gesamten Band aus dem japanischen Manga damals. Also ich lese ihn jetzt praktisch zum ersten Mal, kann man sagen. Ich hatte damals nur den Anfang verfolgt und war umso erstaunter, wie sich dieser Fall fortsetzte. Also für einen 3-Kapitel-Fall ist das schon oberer Durchschnitt, wenn nicht sogar die Oberklasse. Also Heiji ist mit dabei, Kazuha ist mit dabei. Wir haben mal wieder Goro Otaki mit dabei von der Polizei aus Osaka. Sehr schön, auch der Fall an sich. Und dass man auch mal einen Fall sieht, der gleich abgeschlossen wird am Anfang. Das fand ich mal eine gelungene Abwechslung. Ja. Dann der Fahrstuhl, der erinnert uns natürlich an den einen vergangenen Fall damals, der auch schon im deutschen Anime gezeigt wurde, wo es... In der Bibliothek? Nee, ja, das ist auch ein Fahrstuhl. Aber ich meine den Fahrstuhl, wo die Ziffer oben mit dem Stockwerk vertauscht wurde. Ja, okay, ja. Ihr wisst, was ich meine. Wo oder der Fahrstuhl mit den Pumpen. Ah, ja, ja. Es gibt viele Fälle mit Fahrstühlen. Und diesmal ein sehr interessanter Fall, mit dem so überhaupt gar keiner gerechnet hätte am Ende. Nö, weder Heiji noch Conan noch ihr Leser vielleicht auch. Dass sich da jemand im Fahrstuhl anscheinend selber erschießt. Unfassbar. Ich finde den Trick auch sehr innovativ, muss ich sagen. Da hat sich Aoyama was sehr Gutes einfallen lassen, auf das... Nur bei der realen Umsetzung bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Also ich habe nochmal am Anfang nachgeguckt, wie er da so hochgefahren kommt, aber ja, lässt sich drüber streiten. Ich werde es nicht ausprobieren, aber diesen Trick. Aber die Idee ist cool. Was meinst du, mit dem Stuhl oder mit dem Fahrstuhl? Oder beide? Beide eigentlich, ja. Naja, also... Ah, die mit dem Fahrstuhl vor allem. Die Idee ist cool, aber... Die Idee ist sehr... Ja, sehr innovativ, wie ich sagte. Also, bisschen abstrakt vielleicht schon. Ich gehe auch auf 4 von 5 Fahrstühlen. Die Bewertung, ja, ganz klar. Ihr habt meine Bewertung vorweggenommen. Ein sehr lukrativer Fall. Ein sehr... ein Fall mit prominentem Auftritt. Heiji ist dabei, Otaki ist dabei, lange nicht mehr gesehen. Ich fand sehr lustig, als der erste vermeintliche Mord so schnell vorbei war und Heiji so niedergeschlagen war. Also, ja, hat mir sehr gefallen. Oh, was? Selbstmord? Oh. Schade, dass Totoro Mori nicht dabei war. Ich hätte ihn gerne angekündigt gehört. Es war Selbstmord. Und dann, was? Es war wirklich Selbstmord? Ja. Hä? Er ist doch dabei. Ja, aber er hat es doch nicht gesagt. Ah, okay, ja, gut. Das hat mir gefehlt. Das hat mir echt gefehlt. Das wäre wirklich der Bringer gewesen, wenn er das gesagt hätte. Es war Selbstmord. ansonsten sehr toller Fall. Vor allem habe ich den beiden Kollegen schon gesagt, da ich von ihm noch nie gehört habe, noch nichts gewusst habe. Ich habe mit sehr großer Spannung gelesen, erwartet und verschlungen. Und gebe auch 4 Stühle sind vergeben schon, dann gibt es 4 Fahr. So. Ich find's vor allem immer schön zu sehen, wie Conan zusammen mit Heiji immer aufblüht. Wenn er mit Kogoro oder Sonoko oder sonst wem unterwegs ist, erlebt man ihn ja mehr als den Grundschüler, der gar nicht so auffallen will, aber hier in diesem Fall und auch im kommenden Fall wirkt er mehr wie so ein Oberschüler, als würde er mit Heiji mithalten wollen. Und man merkt als Leser selber erstmal, wie dumm und zurückgeblieben man eigentlich ist. Entschuldigung. Aber die, um nicht zu merken, dass er, ne? Die beiden drehen wirklich total auf und man liest einfach nur so staunend, finde ich immer, oh, was ist denn jetzt? Ach, jetzt hat er schon wieder was Neues. Ach da, nächster Fakt, was einem selber so alles gar nicht auffällt und das geht wirklich. Ja, die japanische Polizei ist einfach strunzdoof, ne? Aber wir sind ja auch selber nicht besser, oder? Mal zugegeben. Nein. Nicht besser als andere Seminare. Auf den Trick wäre ich nicht mal ansatzweise gekommen. Nicht mal in diese Richtung, hatte ich gedacht. Nein. Obwohl am Anfang ja schon ein bisschen mysteriös war, wie diese Uhr denn auf einmal da reinkam beim Täter ans Handgelenk und auf einmal nicht mehr lief. Das war ja schon irgendwie so ein Moment, wo man hätte nachdenken können, aber wo niemand nachgedacht hat. Also, naja, gut. Belassen wir es dabei. Man denkt ja beim Lesen auch nicht unbedingt nach und man liest was und denkt, so, jetzt habe ich 3 Fakten, wie könnten die am besten zusammenpassen? Sondern man liest ja einfach weiter und überlegt. Manchmal mache ich sowas sogar. Den Manga mal weglegen und nachdenken, wie das passiert sein könnte. Also an alle Leser, die dem... Nee, also immer zurückblättern. Was war da nochmal? Wie war das? Aber ich komme. Ja, also wenn ihr als Leser den Band noch nicht gelesen habt, dann unbedingt mal einfach mal nach dem ersten oder zweiten Kapitel dieses Falls einfach mal den Band weglegen. Vielleicht eine Nacht drüber schlafen oder auch nicht, wenn ihr es nicht aushaltet. Und dann mal überlegen, wie das alles passiert sein könnte, wie der Tatablauf gewesen sein könnte. Vielleicht kommt ihr drauf. In Japan ist es ja so, dass nach jedem Kapitel immer eine Woche Pause ist. Also da haben die Japaner natürlich immer eine gewisse Zeit, um zu überlegen, wie das alles passiert sein könnte. Zwangsweise müssen sie ja, oder sie lassen sich einfach überraschen am Ende. Was machen die sonst? Ja. Vielleicht warten sie auch einfach ab, weil es blöd ist, jede Woche ein neues Kapitel zu lesen. Kann gut sein, ja. Einfach auf die Bandveröffentlichungen komplett warten. Weil manchmal macht er ja auch Pause und dann ist er so 2 oder 3 Wochen zwischen. Stimmt, ja. Das ist natürlich dann extrem blöd, ätzend, darauf zu warten. Also ich warte ja monatelang auf den nächsten Band, ne? Also ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, aber du kriegst dann wenigstens gleich mal 10 Kapitel neu. Und nicht immer nur 1. 11, ja. Aber Ich bekomme auch gerne die Cliffhanger und dann warte ich nicht zwei oder dann warte ich nicht eine Woche, nicht zwei, nicht drei. Ich warte keine Pause lang. Ich warte ein halbes Jahr lang so. Na, mittlerweile ja nicht mehr, aber es war kommt mal ein halbes Jahr. Nach 80 dauert es ja wieder Juli bis Oktober. Warte mal. Oktober? Ja, vier ja, okay, Monate meinetwegen. Ja, oder okay, ja. Ja, gut. Monate, ja. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten und alles. Ganz kurz ja, gut, noch. Gerne. Auch hier wieder war deutlich für mich zu sehen, dass wieder Witz dabei war. Ich weiß nicht, hat Aoyama Kichererbsen gegessen, aber irgendwie. Ein Clown gefrühstückt. Der ist in eine Humorschiene verfallen, die ja auch im nächsten Fall wieder auslebt. Nicht wahr? Ich finde, das macht es gerade noch umso schöner. Ja, ich auch. War keine Kritik. Ja, und zwar endet der letzte Fall mit einem Übergang zum nächsten Fall, was wir auch nicht alle Tage haben. Und zwar ruft Heizo Hattori, bekanntlich Heijis Vater, bei Goro Otaki an und erzählt ihm von einem Fall, der mit Vampiren zu tun hat. Und danach hätten die japanischen Fans jetzt erst eine Woche warten müssen, beziehungsweise sie haben eine Woche gewartet, wenn nicht sogar vielleicht mehr, ehe es dann mit dem Fall weitergeht, nachdem der letzte Fall aufgeklärt ist, ihr dürft jetzt erraten haben, verabschiedet sich Goro Otage von allen, da er noch was zu erledigen hat, angeblich. Ja, Conan und Heiji lassen das natürlich nicht einfach so geschehen, sondern verfolgen ihn gemeinsam mit Kogoro, Ran und Kazuha und finden dann heraus, dass es in einer Villa angeblich einen Spuk geben soll rund um Vampire. Dort kommen sie dann an, mal wieder ein weit abgelegener Ort, ich glaube an der Grenze zwischen den Präfekturen Gunma und welche Präfektur war da noch? Kann ich gerade nicht sagen, auf jeden Fall an der Grenze zweier Präfekturen und dort gibt es eine Villa, die wir auch schon auf dem Cover des Bandes sehen, in der zahlreiche Personen, also nicht nur drei Verdächtige diesmal, sondern zahlreiche Personen zu Gast sind, die einer Familie angehören, wie wir es schon so häufig hatten bei Detektiv Conan und die alle miteinander auch, es gibt Paare unter diesen Personen und die sind alle miteinander verwandt, wie man, also nicht alle, natürlich die Paare sind noch nicht verwandt. Es gibt eine Hausmädchen. Alles solche Missgeburten. Und am Ende des Falls wollen sie dann zusammen zu Abend speisen, wie Clemens sagen würde. Und dann taucht eine Person nicht auf, nämlich das Oberhaupt dieser Familie, Ran und Kazuha, was ich sehr merkwürdig fand, werden gebeten, mal nachzusehen, wo dieses Oberhaupt denn bleibt. Und dann gehen sie in seinen Raum und finden dort einen Sarg vor, in dem diese Person eben immer schlafen soll. Sie öffnen den Sarg und finden dann dort einen erstochenen Vampir drin vor, beziehungsweise wahrscheinlich das Oberhaupt der Familie, das dort erstochen drin liegt. Vor Schreck lassen sie den Sarg wieder zufallen, haben natürlich aufgeschrien, Heiji und Conan und alle weiteren kommen angelaufen, sie öffnen den Sarg und er ist leer. Ja, was es denn mit diesem Vampirspuk auf sich hat, wie diese Person aus dem Sarg fliehen konnte, darum dreht sich der ganze restliche Band, 6 Kapitel in diesem Band drehen sich rund um diesen Fall und er ist noch nicht abgeschlossen, das heißt, ein Kapitel kommt noch in Band 80. Ja, also ich kannte den Fall, wie gesagt, nicht mehr so gut aus dem japanischen Original, war umso begeistert, da ich hatte damals so den Anfang gelesen, habe ihn dann abgetan als irgendeinen banalen Vampirfall, der da kam, den man auch noch irgendwann mal lesen könnte. Und ich muss sagen, im Nachhinein bereue ich es, den Fall damals nicht gelesen zu haben, finde es natürlich jetzt umso besser, dass ich ihn das erste Mal auf Deutsch lese, da ich dann gleich alles mitbekomme. Und bin ehrlich gesagt baff. Also was in dieser Villa alles vor sich geht, wir hatten schon zig Fälle mit irgendwelchen Gruselgeschichten und sonst was, wo sich Ran und Sonoko oder Ran und Kazuha oder wer auch immer vor Gruseln und vor Schreck in die Hose machen. Aber diesmal wieder ein sehr interessanter Fall, wo es auch um Vampire geht, was komplett Neues, was es bisher noch nicht bei Detektiv Conan gab. Also eine interessante Aufmachung, wieder mal sehr innovativ, sehr lustig auch. Und nach kommen die Indizien wieder zusammen. Ich muss sagen, ich fand es ein wenig langatmig, ehrlich gesagt, weil es mit sehr viel Text verbunden war und wirkte alles ein bisschen gequetscht an sich. Aber insgesamt ein sehr guter Fall. Und ich muss sagen, auch bei der Bewertung bin ich mir wieder unsicher. Diesmal nicht zwischen 3 und 4, sondern zwischen 4 und 5. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, auf 5 Vampirgebisse zu gehen, denn ich fand's wirklich sehr schön und Vampire sind ein neues Feld bei Detective Conan. Diese mysteriösen Tricks, die hinter allen möglichen Sachen stecken, fand ich ausgeklügelt und gut. Und ich finde hier eigentlich keinen richtigen Kritikpunkt, bis auf eben so ein paar Banalitäten, dass das bisschen gequetscht wirkt. Mein Gott, naja. Sehr schön. Ich denke, ich gehe auf 5 von 5 Vampirzehen. Vampirgebisse, was auch immer. Vor der Höchstwertung habe ich immer ein wenig Angst. Ich auch, aber ich habe sie doch trotzdem gegeben. Also folge ja, also mir. 4,5. Folge mir. Also 4,5 auf jeden Fall. Auch ich möchte kurz meine Meinung zusammenfassen. Ja, das Lieblingswort ist von heute, vom Colin Cast, ist nicht alternativlos. Es ist ja innovativ. Auch dieser Fall ist sehr innovativ. Vampire sind Neuland, um mal politisch zu bleiben, politische Ausdrücke weiter zu verwenden. Ja, die Ideen sind sehr gut. Mir hat gefallen, wie diese kleinen Kniffe und vermeintlichen Unmöglichkeiten sehr geschickt gelöst werden und auch wirklich ja auch möglich erscheinen und nicht irgendwie als, ja, wir kennen andere Conan-Fälle, wo man manchmal denkt, ja. Detective Boys, Nee, also hat mir sehr gefallen, auch die Ideengebung bisher. Wir haben sogar, ich dachte erst, wir würden Han und Kazuha zu nervig werden, aber nein, ich fand's sogar unterhaltsam. Es war gerade das irgendwie Mal. Das Beste noch mit, oder? Oder? Es war unterhaltsam dieses Mal. Also es hat wirklich alles gepasst, ja? Ja, siehst du? Ja, auch cool, vor allem, ganz gut finde ich diesen Auftakt mit Heizo, der dann auf einmal auftaucht und dann ist Otaki noch mit dabei und alles hat so einen mysteriösen Anklang und dann geht es los und wir befinden uns in diesem Haus. Es bleibt mysteriös. Wo sind diese Vampire? Man fragt sich die ganze Zeit, wo sind sie? Und dann geht's los mit dem Sarg, dann kommt noch ein anderes und dann kommt noch was und ja, auf einmal scheint es doch so, als könnte es Vampire geben, aber Conan und Heiji wissen natürlich, und wir wissen natürlich auch alle, es gibt keine Vampire, von daher. Naja, Conan und Heiji wissen es, aber die anderen, da wäre ich mir nicht so sicher. Kleiner Kritikpunkt vielleicht noch, dass Kogoro in der Mitte des Falls dann auch abhaut sozusagen oder nicht mehr dabei ist. Finde ich ein bisschen schade, der hätte noch ein bisschen mehr Witz mit reinbringen können, aber ja, an sich okay. Ja, nicht nur mehr Witz, auch mehr falsche Schlussfolgerung. Ja, Beistand. Ich meine, die Kinder ermitteln und der wahre Meisterdetektiv, ne? Also, aber dass er nicht da war, hat's ja auch gerade so amüsant gemacht, weil er sich immer um Ran gekümmert hat. Das fand ich eine sehr lustige Szene. War ganz gut, aber Nun gut, also ich bleib bei meinem 5 und du bei deinen 4,5, ja. Ich würde aufrunden. Aufrunden bitte, auf. Ja, die neue Aktion. Ja. Beim Conan Cast. Also gut. Weil der Fall wirklich, wirklich gut ist, weil ihr ihn unbedingt lesen sollt und weil mir das Hausmädchen sehr sympathisch ist. 5 von 5. Freust du dich nicht auf die Auflösung im nächsten Band? Doch, sehr. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß nicht, wer der Täter ist. Nun gut, dann hast du den Fall schon bewertet, Olli? Bewertet nicht. Gut. Und ich habe ihn auch noch nicht im Deutschen gelesen, aber ich... Oh, wow! Aber dafür kann ich die Frage von Philipp beantworten. Die Präfekturgrenze ist Gunma und Saitama. Ah, okay, gut. Gut zu wissen, und ja. Aber ich habe mir natürlich auch schon so meine Gedanken gemacht. Ich kenne den Fall natürlich noch von damals aus dem japanischen Original und jetzt von den Anime-Episoden. Und da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken so gemacht und ich bin auch in Richtung Höchstpunktzahl gegangen für mich selbst. Und ich finde es auch schön, dass ihr auch jetzt die Höchstpunktzahl von 5 von 5 Särgen gegeben habt, wie ich auch. Weil der Fall wirklich, ja, top ist und die vielen kleinen, ja, Illusionen und magieartigen Sachen, die die Vampire sich da mal ausdenken, die sind ja auch immer so mysteriös und magisch. Hier ist mein Magie dabei, ja, ne? Kein könnte mal hier, ne? Das ist wirklich gut und manche Dinge, da könnte man denken, ja, das kann ich mir vorstellen, das ist so und so, dass man da selber eine Idee hat, aber bei anderen Sachen hat man überhaupt keine Idee und dann die Auflösung davon zu sehen und einfach nur schön. Also ich freue mich auch darauf, dann die Auflösung zu sehen, zu lesen. War ein bisschen schade, dass es halt jetzt in dem Band nicht abgeschlossen wird. Ich habe eigentlich damit gerechnet, nachdem es im letzten Band mit dem Mystery Train auch so war, aber nun gut. Aber dann hat mich Philipp gespoilert. Es soll ja nicht sein. Nee, nicht Philipp. Philipp und Olli, genau. Ich dachte auch, er wäre abgeschlossen, aber dann ist mir aufgefallen, dass es noch ein Kapitel fehlt. Weil normalerweise gab es ja früher immer nur 6 zusammenhängende Kapitel. Seit dem London-Fall hat sich das ja so ein bisschen verflüchtigt. Und es gibt bis zu 10 Kapitel an einem Stück, der London-Fall, und sonst auch 7. Ich glaube, 8 und 9 gab es bisher noch nicht. Und hier auch wieder 7 Kapitel beim Vampir-Fall. Ja. Was ich noch positiv anmerken muss, es geht in diesem Band ja eigentlich überhaupt gar nicht, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, beim Kaito-Kid-Fall am Ende, überhaupt gar nicht um die Haupthandlung mit Bourbon, Sera, Organisation, FBI, also auch, sonst genau, was. Ja. Und trotzdem überzeugen die Fälle. Ja. Ja, auch diese Shinichiran-Beziehung wird gar nicht irgendwie, auf die wird auch gar nicht eingegangen. Nichts, irgendwie keine Stichelei von Sonoko, wirklich nichts. Noch nicht mal Kazuha und Heiji. Also, nein, auch da. Okay, einmal minimal, als Heiji seine Mütze umdreht. Ja, okay. Da hat sie, glaube ich, mehr Sorge, den Zug zu verpassen. Ansonsten nichts. Ja, es. Und trotzdem ein toller Band. Ich muss sagen, es gab ja mal Zeiten, als es auch nicht um die Haupthandlung ging, so Band 68 und 66 oder so erinnere ich mich gerade. Da gab es halt zig Fälle, wo es nicht um die Haupthandlung ging, überhaupt nicht mal ansatzweise, wo einfach nur Bourbon noch im Raum stand, da war Okia manchmal dabei. Aber hier hat es nichts mit der Haupthandlung zu tun. Die Fälle sind wirklich gut bis überdurchschnittlich gut. Und damals waren es so 3 Kapitel Standardfälle. Man kann hier sagen, dass Aoyama wirklich noch paar klasse Fälle aus seinem Hut gezaubert hat. Und nicht aus Kaito Kids Hut, sondern aus seinem eigenen Hut. So viele nacheinander vor allem, ne? Ja. Also Mystery Train und hier und also alles auf einen Schlag. 78, 79. Ist natürlich ein bisschen schade, jetzt die Haupthandlung so ruhen zu lassen, aber es ist eigentlich nicht verkehrt, so nach einem Kracher erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ja. Runterkommen und dann mal überlegen, wie es jetzt weitergeht mit Bourbon und. Es ist auch gut, dass es halt in diese Richtung geht, dass die Fälle so super sind, weil wenn er jetzt nach dem Mystery Train Kracher normale, langweilige Detective Boys Fälle gebracht hätte, da hätten, glaube ich, manche auch gesagt, was soll denn das jetzt? Also, nö, jetzt kaufe ich mir den Band nicht oder so. Ja, aber die Detective Boys Fälle kann er natürlich nicht sein lassen, also die werden auch in Zukunft wiederkommen. Aber es ist nicht gut, zu früh vor dem Band hier keine sind, dass es nicht von also ich kann's verstehen. Ganz hoch von 10 wieder auf 1 geht. Nee, macht er ja häufig, dass er nach irgendwelchen Organisationsfällen Detective Boys Fälle bringt und uns dann allem schön trollt. Aber in diesem Fall war es wirklich so, dass er nach einem guten Fall oder einem sehr guten Fall auch noch einen sehr guten Fall hinterher wirft. Klasse. Also, da kann man eigentlich nichts anderes zu sagen. Gut. Ich bin auch vollkommen überzeugt. Ich denke, wir kommen zur Gesamtbewertung des Bandes. Jo. Vom Band? Ja, genau. Vor allem die deutsche Umsetzung fand ich auch sehr gelungen. Bis auf eine Sprechblasendoppelung ist mir nichts aufgefallen. Ja. Und bis auf die Inhaltskapitelnummerierung da vorne, wie wir sie mir ist noch einmal aufgefallen, dass ein Gänsefüßchen vergessen wurde. Als wurde mit Gänsefüßchen beendet, aber nicht angefangen. Bei einer japanischen Erklärung. Ich dachte, die waren am Ende falsch. Also da waren die irgendwie da, obwohl sie nicht da hätten sein sollen. Aber ich dachte, die hätten sein sollen und fehlten am Anfang. Auch noch eine so könnte man es auch sehen. Da auch eine Top-Umsetzung. Also mir ist sonst nichts weiter aufgefallen, was man hätte verbessern können von der deutschen Übersetzung her. Ja, gute Arbeit von Josef Scharnel und Matthias Wissnet. Ansonsten klasse Fälle. Hat sich immer mehr gesteigert, dieser Band. Ich bin gespannt auf die Auflösung, die ich selber gar nicht mehr so genau kenne. Oder die ich gar nicht kenne, ich habe sie ja nicht gelesen. Und gebe insgesamt, ja, 3, 4, 5 kann man, also das ist eine Steigerung und demnach bleibe ich oder gehe auf 4 von 5 Vampir-Umhängen, wie man sie so schön vorne auf dem Cover sieht, für den Band insgesamt, also klasse gemacht. Super. Ja, dann gebe ich auch ganz schnell noch meine Bewertung hinterher. Ebenfalls 4 von 5 EMA-Logos, denn ich möchte diesmal ganz besonders EMA loben. Mir fiel vor allem noch auf, dass also in den letzten Wänden gab es oft Schwierigkeiten mit der Druckerfarbe. Die war nicht so richtig schwarz, wie sie hätte sein sollen, sondern eher so grau, Schneesturm, wie im Fernseher. Hatten wir auch angesprochen, ja. Ja, und das hat mir sehr gefallen. Das fiel mir sofort auf, dass das wieder zurückkam, die gewohnte Qualität. Natürlich fiel mir auch auf, dass sich Aoyama nicht lumpen ließ nach einem wundervollen 78. Band und auch den 79. grandios gestaltet hat, mit grandiosen Fällen, mit Witz, mit Humor, mit Spannung und mit einer Prise Expertise. Ja, ich bin begeistert. Ja. Und bevor ich weiter reime, reiche ich mit 4,0 von 5,0 an Olli weiter. Ja, finde ich schön, dass wir uns heute so einig sind. Also, ich kann mich euch da nur anschließen. Die Fälle sind inhaltlich auch so abgestimmt und das Cover auch. Das ist bei mir auch zu einer glatten 4 von 5 Dracula-Cosplays kommt. Weil Conan da vorne ja auch so schön im Dracula-Kostüm zu sehen ist. Auch das Haus, die Villa, die wir vorhin schon erwähnt haben, sieht sehr schön schaurig aus, passt zu den letzten Fällen. Und es ist Witz mit dabei und interessante Tricks. Und ja, der Band hat eigentlich alles, was man haben sollte, um ein guter Band zu sein. Auch mal komplett ohne die Hauptstory. Also ich gebe auf jeden Fall eine Kaufempfehlung ab. Wenn ihr jetzt nicht so interessiert seid an den eigentlichen Fällen, sondern eher an der Hauptstory, dann würde ich tatsächlich mal sagen, dass der Band getrost nicht gekauft werden müsste. Aber wenn ihr ein Rätselfan seid und die Fälle an sich liebt, dann seid ihr hier auf jeden Fall komplett richtig aufgehoben. Denn der Fall ist, der Band an sich ist wirklich extra klasse. Ja, okay, ich wiederhole mich. Dann noch einen kurzen Ausblick auf den kommenden Band 80, ohne hier groß zu spoilern. Aber klein, oder? Weil, ja, klein, also bisschen was kann man ja schon mal anreißen, um euch gespannt zu machen. Am 3. Juli, wie gesagt, geht es los mit Band 80. Zunächst wird natürlich der Vampirfall aufgeklärt. Danach tauchen paar Grundschüler wieder auf. Auch Sera ist mit dabei, unsere Verkehrspolizisten sind mal wieder mit dabei und natürlich darf auch die Organisation im gesamten Band nicht fehlen. So viel dazu. Ja, gut. Er erscheint am 3. Juli, wie gesagt, und dann war es das auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verweise noch auf unser Wiki, conanwiki.org. Conanforum.org ist das Forum, wo ihr auch über diesen Band diskutieren dürft und uns auch gerne Kommentare und Feedback zu diesem Conancast hinterlassen dürft. Das dürft ihr auch gerne machen bei uns im Kommentarbereich oder im Schreikasten auf conannews.org. Wir sind zu finden auf Facebook, facebook.com/conannews, twitter.com/conannews, youtube.com/conannews. Auch auf iTunes sind wir zu finden als Conancast. Da gerne abonnieren, ist kostenlos und ihr haltet alle aktuellen Conancasts immer direkt auf euer iGerät. Und das war's dann jetzt auch wirklich. Ich sage tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich finde es schade, dass wir nicht erwähnt haben, dass doch dazwischen der Kiddlein Conan Sonderband kommt. Ah ja, genau. Dann haben wir das jetzt erwähnt, Kevin, danke. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören heute und ich möchte noch verweisen auf den Amazon-Shop. Ja, damit ihr das Wiki und uns unterstützen könnt, könnt ihr euch den Band auch gerne in unserem Amazon-Shop kaufen und dann viel Spaß beim Lesen. Fahne schwenk, Fahne schwenk, Fahne schwenk. 's. Drücken wir jetzt auf Stopp, Clemens. Stopp. Ach, er ist nicht dabei. Das ist verschafft. Gut, Stopp. Jo. So. Schau, nächste Kapitel. Next Conan Scene! Spoiler?